Esaset, was in den Augen Jahwes, seines Gottes, gut und recht war. Er beseitigte die fremden Altäre und die Opferhöhen, zertrümmerte die Mahlsteine und hieb die heiligen Bäume um. Und er gebot den Judäern, sich an Jahwe, den Gott ihrer Väter, zu halten und nach dem Gesetz und Gebot zu tun. Er beseitigte aus allen Städten Judas die Opferhöhen und die Sonnensäulen, und das Reich hatte unter ihm Ruhe. Er erbaute Festungen in Juda, denn das Land hatte Ruhe, und niemand führte in jenen Jahren Krieg mit ihm, weil ihm Jahwe Ruhe verschafft hatte. Daher sprach er zu den Judäern, lasst uns diese Städte erbauen und mit Mauern und Türmen, mit Toren und Riegeln umgeben. Dennoch liegt das Land offen vor uns da, weil wir uns an Jahwe, unseren Gott, gehalten haben. Wir haben uns an ihn gehalten, und er hat uns ringsum Ruhe verschafft. Und so bauten sie und hatten Gelingen. Und Esa hatte ein Heer, das Schild und Speer trug, aus Juda 300.000 und aus Benjamin 280.000, die Tatschen trugen und den Bogen spannten, lauter tapfere Krieger. Es zog aber gegen sie der Kuschezerer zu Felde mit einem Heere von 1 Million Kriegern und 300 Wagen und gelangte bis Maresa. Da zog Esa aus ihm entgegen, und sie stellten sich im Tale Zephata bei Maresa in Schlachtordnung. Und Esa rief Jahwe, seinen Gott, an und betete, Jahwe, nur du kannst helfen in dem Streite zwischen einem Mächtigen und einem Ohnmächtigen. Hilf uns, Jahwe, unser Gott. Denn auf dich stützen wir uns und in deinem Namen sind wir gegen diesen Völkerhaufen in den Kampf gezogen. Jahwe, du bist unser Gott, dir gegenüber kann sich kein Sterblicher behaupten. Und Jahwe schlug die Kuschiten vor Esa und vor den Judäern, so dass die Kuschiten flohen. Esa aber und die Krieger, die er bei sich hatte, verfolgten sie bis Gera, und es fielen von den Kuschiten so viele, dass ihrer keiner am Leben blieb, denn sie wurden zerschmettert vor Jahwe und seinem Heer. Und sie trugen ungeheure Beute davon und überwältigten alle die Städte rings um Gera, denn der Schrecken Jahwes war über sie gekommen. Und so plünderten sie alle diese Städte, denn es gab viel darin zu plündern. Auch die Zelte mit den Viehherden überwältigen sie und führten Schafe in Menge und Kamele als Beute von dannen und kehrten zurück nach Jerusalem.